Das sind die aktuellen Themen. Anmeldung zur Sommeruni, Polizei Nienburg sucht Zeugen und HSG spielt in Hildesheim. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem rotbraunen Pkw von der Straße am Ahornbusch in die Lübecker Straße ab. Kurz hinter der Einmündung stieß der Wagen dann gegen einen dortigen städtischen Blumenkübel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Vom 18. bis zum 21. Juni findet in Rinteln die sogenannte Sommeruni statt. Diese viertägige Veranstaltung richtet sich an Schüler ab 16 Jahren und informiert über zahlreiche Studiengänge. Vor Ort werden viele Hochschulprofessoren sein. Organisiert wird die Sommeruni von den Volkshochschulen der Mittelweser und der Weser-Bergland-Region. Dieter Labode, Leiter der VHS Nienburg, erläutert den Hintergrund dieser Infoveranstaltung. Es gibt immer eine große Anzahl von jungen Menschen, die noch nicht wissen, was sie an der Universität studieren sollen. Wir haben einen großen Block von einzelnen Veranstaltungen geplant. Und zwar sind die ganzen Universitäten der Umgebung dort zu Gast und vermitteln einen sehr intensiven Eindruck, wie denn ein Studium in den einzelnen Fachbereichen abläuft. Alles ist praktisch vertreten. 9 neue Windanlagen mit einer Höhe von 209 Metern sollen im Norden Hohe Hagens entstehen. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einstimmig. Das Genehmigungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss, sagt der Bauamtsleiter Rolf Wallensch bei der Sitzung im Gemeindehaus der Kirche. Ursprünglich hatte der Windparkbetreiber Westwind 11 Anlagen geplant. 2 davon werden allerdings nicht gebaut, weil in dem Gebiet ein Rotmilan vorkommt, der unter besonderem Schutz steht. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend spielt die HSG Nienburg im drittletzten Saisonspiel der Handball-Oberliga auswärts in Hildesheim. Die Zweitvertretung der dortigen Eintracht steht auf Tabellenplatz 15 und somit auf einem Abstiegsplatz. Für Hildesheim ist ein Sieg Pflicht, will man die letzte Chance auf den Klassenerhalt wahren. Die Eintracht ist allerdings mit einer Tordifferenz von minus 188 die Schießbude der Liga. Die Nienburger sind aktuell Tabellenvierter. Beginn der Begegnung ist heute Abend um 20.15 Uhr in Hildesheim. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.